wieder nur eine Spalte Wohnungen drin und meinen Apartments in diesen Zimmern. Die fünf Zimmer suchen wir, die meisten sind zu teuer oder außerhalb von Trier. Vermutlich an die sagt, nein, in einer Wohngemeinschaft, die zieht ja nicht ein. Was soll ich machen? Haben manche Kinder auf? Gibt's denn für uns wirklich einen Verlauf? Ich schreib zum Master, noch dieses Sendelschwein legt uns das Schiff wieder mal rein. Überall sehen, also die verkackeln, weil sie leer stehen. Man müsste den Mut haben, die neu zu bewohnen. Für den Makler wird es dann nicht mehr los. Nein, nein, das könnt ihr nicht machen mit mir. Hilfe, ich ruf die Polizei. Lass das, ich hasse das. Was soll ich machen? Haben man nicht Kinder auf? Gibt's denn für uns wirklich Namen auf? Ich schreib zum Makler, doch dieses Bettelschwein legt uns bestimmt wieder mal rein. Was sollen wir machen? Wandern wir blind raus? Gibt's denn für uns wirklich unser Haus? Wir rennen zum Makler, doch dieses Bettelschwein legt uns bestimmt wieder mal rein. Die Routine hat halt einen Puppen wie der kleine Prinz der Taxi in Berlin. Männer sauer auf ihre Drogerie. Er macht in die Knie zu Ergie, die Barbarie. Hans und Blitz und Junkie und Insta. Die gute Pira auf das Schild wie ein Schluck. Dann bricht ihren Sitz im Irrenhaus. Ja, und Batman trägt jetzt weiter raus. Pinocchio sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Es macht ihm Sinn zu was. Pinocchio sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Es macht ihm Sinn. Hey, ihr habt ein Märchen ausgemacht. Hey, ihr habt das immer falsch gemacht. Hey, ihr habt ein Märchen ausgemacht. Da ist der Lieb in Forest in New York. Wer ist sein Vater? Oh, von Ort. Das Elbon Roll sind schon lange das Wort. So ein Sonntagsjäger hat er nicht erkannt. Die Tiefenpflege werden von allen gemieden. Schwiebelchen ist schließlich schon dreimal beschrieben. Du warst mal ein, bei Arbeit am Boden. Für einen neuen Job ist denn wie so los. Pinocchio sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Was macht ihm Witz gefallen? Pinocchio sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Was macht ihm Witz gefallen? Was macht ihm Witz gefallen? Hey, ihr habt das immer auch falsch gemacht. Hey, ihr habt ein Märchen ausgemacht. Hey, ihr habt das immer auch falsch gemacht. Hey, ihr habt ein Märchen ausgemacht.